Abschnitt 12 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Carsten. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Das Gesicht im Mond, Teil 2. Doch wer beschreibt den Schrecken der beiden Gesellen, als sie am Morgen erwachten? Anfänglich glaubte jeder, er habe durch einen sonderbaren Zufall sein Lager neben einer Katze aufgeschlagen, und jeder machte den Versuch, das zudringliche Tier fortzujagen. Aber als ihnen allmählich die Erlebnisse der vergangenen Nacht klar wurden, als sie sich gegenseitig der Stunde erinnerten, wo sie aus dem Wirtshause gegangen waren, als sie an den Streit, den sie zusammen gehabt, und an das alte Weib dachten, das ihnen etwas zu trinken gegeben, so wurde es ihnen plötzlich klar, dass sie einer Zauberin in die Hände gefallen seien, die sie vermittelst jenes Trunkes in ein paar Katzen verwandelt habe. Man kann sich leicht denken, wie schrecklich eine solche Entdeckung war. Beide fielen sich laut weinend in die Vorderpfoten, und beide versicherten sich unter dem kläglichsten Miauen, dass nach einer durchschwärmten Nacht dies der schrecklichste und echteste Katzenjammer sei, den sie je gehabt. So über ihr Schicksal klagend, bemerkten sie nicht, dass die alte Hexe die Tür geöffnet hatte und neben ihnen stand. Erst als sie heiser lachend zu ihnen sprach: »Ei, ei, guten Morgen, meine lieben Kinder. Wie geht es euch? Habt ihr gut geschlafen?« fuhren sie aus der Umarmung auf, um aus der Verzweiflung in den heftigsten Zorn überzugehen. Besonders der Handschuhmacher, dessen Natur zorniger und rachsüchtiger war als die des Schneiders, wusste sich nicht zu fassen. Er hob sich auf seine Hinterpfoten und sprang mit lautem Miauen der Alten nach dem Gesicht. Doch diese hatte sich auf eine solche Begrüßung gefasst gemacht und schlug dem Kater Handschuhmacher mit ihrem Stocke dergestalt auf die Nase, dass er sich einige Male überschlug und zu den Füßen des ehemaligen Schneiders hinrollte, der, gutmütiger Natur, nichts tun konnte, als sein Schicksal in den grellsten Klagetönen, die man je von einem Kater gehört hat, zu bejammern. Die Alte schien indessen über den Angriff, den sie soeben erlitten hatte, nicht entrüstet zu sein. Vielmehr erhob sie lächelnd den Zeigefinger und drohte leichthin dem Handschuhmacher, wie man es mit einem unartigen Kinde tut. »Ei, ei«, sagte sie, »wie undankbar, wie undankbar! Wärt ihr nicht in der Nacht erfroren, wenn ich euch nicht geweckt und mit einem guten Schlückchen bewirtet hätte, das euch erwärmt und so schön bekleidet hat? Ihr habt ja beide statt eurer früheren abgetragenen Kleider einen Pelz so dicht und glatt, wie man ihn nur wünschen kann. Denkt doch ein wenig nach, was wäret ihr ohne mich? Euer Sündenleben hätte mit der heutigen Nacht ein Ende gehabt. Ihr wäret erfroren und läget jetzt starr und steif da, und eure Seelen, dass die mit der Last von Sünden, die sie zu tragen haben, nicht aufwärts geflogen wären, sondern abwärts zur Hölle, könnt ihr euch wohl denken. Ich habe euch also gerettet, und es wird euch doch lieber sein, noch vor der Hand einige Zeit in Gottes frischer Luft und in so artigem Pelze zu leben, als tot und kalt zu sein und in die Erde gesteckt zu werden. Ihr wisst selbst am besten, welch ruchloses und lasterhaftes Leben ihr geführt. Da war keine Gnade für euch.« Die beiden Verwandelten hörten der Alten knurrend und murrend zu, und als sie ihnen so eindringlich von dem Erfrieren und der Hölle vorsprach, überlief beide ein kleines Frösteln, besonders den Schneider, den der Handschuhmacher eigentlich verführt hatte und der von Natur so ein gar böser Mensch nicht war. »Seht, meine Söhnchen«, fuhr die Hexe fort, »ich habe mich schon oft solcher verlorenen Kindlein angenommen und habe sie in dem Augenblick gerettet, wenn ich wusste, dass der Teufel seine Krallen nach ihnen ausstreckte. Einige Male haben sie sich auch gebessert, um später, nachdem sie bei mir Buße getan, wieder ein glückliches und wohlgefälliges Leben zu führen.« Aber ihr beide, ja, ihr beide habt leider euer ganzes Leben lang nichts getan als gesündigt, weshalb es euch schwerfallen möchte, dereinst Vergebung zu erlangen. Du, sie wandte sich zum Schneider, als der Verführte, kannst eher auf Gnade hoffen. Hingegen, wenn sich dort der Handschuhmacher auch in der Tat bessert, so bleibt sein Gesicht von seinem früheren Leben doch so gezeichnet, dass, wenn er einstens an die Himmelstür kommt, der Pförtner ihn nicht einlassen wird, weil er glauben muss, er sei brennend der Hölle entsprungen. Da ich um euch besorgt bin, so habe ich noch in der vergangenen Nacht in meinen wunderbaren Spiegel geschaut und mit Leidwesen gesehen, wie schwer es euch halten wird, für eure begangenen Fehler und Sünden Vergebung zu finden. Darum lasst es euch in meinem Dienste nicht sauer werden. Seid fleißig und gehorsam, und wer weiß dann, ob die Zeit, die ihr hier bei mir verlebt, euch nicht später anstatt einer großen Buße angerechnet wird. Nach dieser Rede und Eröffnung der Hexe in Betreff ihres künftigen Schicksals kann man sich leicht denken, dass die beiden sehr niedergeschlagen und traurig waren, und doch gestand sich jeder im Geheimen, dass es immer noch besser sei, wenn auch nur als Katze zu leben, als tot und auf ewig zur Hölle verwiesen zu sein. Unter Tränen umarmten sie sich nochmals und gelobten einander, das Schwierigste zu tun, um aus diesem kläglichen Zustande bald erlöst zu werden und auf Vergebung ihrer Sünden rechnen zu können. Jetzt wies ihnen die Alte ihre Geschäfte an, welche hauptsächlich darin bestanden, dass sie nach Art aller Katzen Mäuse zu fangen hatten. Allein es durften nur Weiße sein, die sie ganz unversehrt der Alten bringen mussten. Diese zog dann den Mäusen die Felle ab, worauf sie der Handschuhmacher zubereiten musste, um in Gemeinschaft mit dem Schneider Handschuhe und alle nur möglichen Sachen daraus zu verfertigen. Anfänglich war es den beiden hart, dass sie bei dieser anstrengenden und mühsamen Arbeit nichts als Wasser zu trinken bekamen, und beide wollten vor Ekel vergehen, dass ihnen die Alte nichts zu essen gab als die abgezogenen Körper der Mäuse. Denn wenn auch die beiden Gesellen der äußeren Gestalt nach ganz in Katzen verwandelt waren, so wussten sie doch noch so viel von ihrem früheren Leben, dass sie sich wohl erinnerten, wie ihnen eine andere Speise besser behagt. So lebten sie lange Zeit bei der Alten und gewöhnten sich nach und nach an das Schreckliche ihrer Lage. Zuerst hatte es ihnen manche Träne gekostet, dass, wenn sie am Abend ausgehen durften und zufällig in die Nähe ihrer alten Bekannten kamen, diese gar zu schlimm von ihnen sprachen. Ja, hieß es alsdann, der Schneider und der Handschuhmacher, Gott vergebe ihnen, das waren ein paar liederliche Gesellen. Der Teufel hat sie geholt und sie sind spurlos verschwunden. Auf solche Reden hatte der eine oder der andere der beiden es wohl versucht, sich zu erkennen zu geben, aber umsonst. Sie konnten sich in der Sprache der Menschen nicht mehr verständlich machen und mussten zu ihrem größten Leidwesen sehen, dass ihre noch so zierlich gestellten Reden in den Ohren ihrer alten Bekannten doch nur wie hässliche Katzenmusik klangen. Denn diese griffen bei solchen Lamentationen nicht selten nach einem Stock oder Stein, um ihre ehemaligen Zechgenossen auf eine unangenehme Art zu verjagen. Kamen alsdann die beiden Kater hinkend oder gar blutend zur Alten zurück, so wurden sie noch obendrein von dieser ausgelacht und erhielten den Bescheid, all das Unangenehme für ihre Sünden hinzunehmen. So vergingen den beiden 7 volle Jahre, die sie als Katzen verlebten, und während dieser Zeit hatte sich viel in ihren Gesinnungen und Neigungen verändert. Sie sahen jetzt wohl ein, welch ein lasterhaftes Leben sie früher geführt, und erkannten auch zu ihrer großen Betrübnis, dass sie wohl nimmer imstande seien, es wieder gut zu machen. Als diese 7 Jahre bis auf die letzte Stunde abgelaufen waren, es war gerade wieder ein Morgen, wo draußen Schnee lag, wie der erste, an welchem sie sich als Katzen auf dem Strohsack gefunden hatten, erwachten sie ebenso wie damals wieder, um an ihr Tagwerk zu gehen. Da öffnete sich die Tür und die Alte trat herein. Das war nun weiter nichts Ungewöhnliches, nur verwunderten sich die beiden, dass sie statt einer Schale mit Wasser ein kleines Fläschchen unter dem Arm trug, das mit einer Flüssigkeit angefüllt war, ähnlich der, die sie vor 7 Jahren in der unglücklichen Nacht geschluckt hatten. »Guten Morgen, meine Kinder«, sagte die Alte. »Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und seid fröhlich erwacht. Werdet aber noch fröhlicher und munterer werden, wenn ich euch sage, dass heute eure Zeit um ist und ich euch aus meinen Diensten entlassen will. Jetzt hört mich an und merkt genau auf meine Worte. Ihr habt 7 Jahre bei mir verbracht, in Kummer, Mühseligkeiten und Elend, und mein Spiegel sagte mir in der vergangenen Nacht, dass diese 7 Jahre hinreichend wären, um euer vergangenes böses Leben abzubüßen. Doch sagte mir der Spiegel ebenfalls, dass ihr von heute an nur noch 7 Tage zu leben habt, wenn es euch während dieser 7 Tage nicht gelingt, einen Trunk aus jener Quelle zu tun, aus der das Wasser des Lebens quillt. Um aber diese Quelle zu finden, müsst ihr von heute an 5 Tage in einem Fort gen Osten wandern. Alsdann kommt ihr an einen Wald, in dessen Mitte ein frommer Mann wohnt, der jene Quelle hütet. Ihm erzählt euer vergangenes Leben. Erzählt ihm von den 7 Jahren, die ihr als Buße bei mir zugebracht, und es hängt dann von seinem Ermessen ab, ob er euch würdig findet, einen Trunk aus jener Quelle zu tun.« Bei diesen letzten Worten nahm die Alte das Fläschchen in die Hand und besprengte die beiden mit der Flüssigkeit, die es enthielt. Da richteten sich die Katzen in die Höhe, streckten sich lang aus und waren in wenigen Augenblicken wieder Menschen, wie sie vor 7 Jahren gewesen. Sie umarmten sich weinend vor Freude und dankten der Alten, dass sie sich ihrer angenommen und sie vor dem zeitlichen und ewigen Verderben gerettet. Diese, welche das Fläschchen noch immer in der Hand hielt, besprengte nun noch die Wände und sich selbst, und wer beschreibt das Erstaunen der beiden, als sie sahen, wie sich das ärmliche Gemach plötzlich mit einem rosenroten Duft füllte, in welchem ihre bisherige Wirtin, in die schönste Fee verwandelt, langsam verschwand. Die beiden Gesellen fielen auf ihre Knie nieder, und als sie sich etwas von ihrem Erstaunen erholt, erinnerte sich der Schneider, dass ihm einst seine Mutter erzählte, just so wie die Erscheinung, die eben verschwunden, sehen die Schutzgeister der Menschen aus, die selbst die Schlechtesten hier auf der Erde unsichtbar umschwebten und zu ihrer Rettung herbeieilten, wo es möglich sei. Durch diesen Gedanken gestärkt, erhoben sich die beiden, eilten zur Stadt hinaus und wanderten rastlos gen Osten fort. 5 Tage und 5 Nächte waren sie unaufhaltsam fortgegangen, selbst ohne sich Zeit zum Schlafen zu nehmen. Ihre einzige Speise bestand aus 3 wenigen Schlehen, die der Schnee noch an den Sträuchen gelassen, und aus Wasser, das sie mit der hohlen Hand aus den Bächen schöpften. Nach diesen Mühseligkeiten waren sie nicht wenig erfreut, am Abend des 5. Tages einen Wald vor sich zu sehen, welchen sie für den erkannten, wo der fromme Mann zu finden sei, der die Quelle mit dem Lebenswasser hütete. Sie traten hinein, und als sie unter den Bäumen fortwandelten, wunderten sie sich sehr, dass hier alles im frischesten Grün des Frühlings prangte, während außerhalb des Waldes der Winter mit Schnee und Eis herrschte. Endlich kamen sie an eine Felsenhöhle, in welcher das entzückte Ohr der beiden eine Quelle murmeln hörte. Vor dem Felsen aber saß ein Mann von so strengem und gebietendem Aussehen, dass die Gesellen nicht wagten, näher zu treten, sondern ehrerbietig in einiger Entfernung stehen blieben. Der Wächter des köstlichen Wassers, denn das war der Mann, schien sich ebenso wenig um die beiden zu bekümmern, sondern las, ohne aufzusehen, in einem großen Buche. Ihm zur Seite ruhte ein fabelhaftes Tier, das fast wie ein Löwe aussah, aber auf jeder Seite des Körpers große Flügel hatte. Der Anblick dieses Geschöpfes war es, der den armen Gesellen fast ebenso große Angst einflößte wie der des alten Mannes. Nachdem sie einige Zeit so gestanden, überredete der Handschuhmacher seinen Freund Schneider, er solle den Anfang machen und den frommen Zauberer begrüßen. »Denn«, sagte er, »ich bin ein armer, unbehilflicher Mensch. Du aber hast dein ganzes früheres Leben mit vornehmen Leuten verkehrt und wirst wohl wissen, wie du dich selbst einem Zauberer gegenüber zu benehmen hast.« Der Schneider, durch das Kompliment geschmeichelt, strich sich das Haar empor, welches ihm der Angstschweiß auf der Stirne festgeklebt hatte, und trat dem Zauberer näher. Da er hierbei absichtlich mehr Geräusch machte, als nötig war, so blickte der Zauberer auf und fragte mit strengem, aber doch freundlichem Blick: »Was wollt ihr?« Die beiden, die nichts anderes erwartet hatten, als dass der Zauberer in schrecklichen Zorn geraten würde, weil sie ihn in seiner Beschäftigung gestört, fühlten sich durch diese Anrede ermuntert und trugen ihr Anliegen vor. Zuerst begann der Schneider, seinen früheren Lebenslauf zu erzählen, und da er das mit einer seltenen Offenherzigkeit und Pünktlichkeit tat, so kam ein ganzes Register von merkwürdigen Betrügereien und Schlechtigkeiten zum Vorschein. Da hatte er die Hälfte des Tuches, das seinen Kunden gehörte, für sich behalten und von dem übrig gebliebenen Stück natürlich die Kleider so eng gemacht, dass sie schon in den ersten 4 Wochen platzten. Ein andermal hatte er feines Tuch gegen grobes verwechselt, hatte ungebührlich viel für Futter, Knöpfe und sonstiges Zubehör angerechnet, hatte bei den Neujahrsrechnungen immer einige Posten mehr aufgeführt und sich obendrein bei dem Zusammenzählen stets verrechnet, aber nie zu seinem Nachteil. Kurz, er konnte mit Erzählen der vielen Streiche, die er begangen, kaum fertig werden. Das Sündenregister des Handschuhmachers war noch bei weitem größer als das seines würdigen Kollegen, wenn er auch bei seinen Geschäften weniger hatte betrügen können und die Leute nur dadurch schnellte, dass er schlechtes Leder zu seinen Handschuhen nahm und die Knöpfe nicht gehörig annähte. So hatte er sich nebenbei aufs Gröblichste vergangen, indem er gar zu oft lange Finger gemacht, ein Umstand, den nicht jedermann vertragen kann. Der fromme Zauberer hörte mit Erstaunen und wachsendem Zorn diesen Bekenntnissen zu, und man konnte deutlich an seinem Stirnrunzeln gewahren, dass er über die Schlechtigkeit der Menschen sehr erzürnt sei. Freilich legte sich sein Grimm etwas, als ihm der Schneider von der 7-jährigen Buße erzählte, die sie getan, aber dennoch schüttelte er am Ende zum großen Entsetzen der beiden den Kopf und sagte: »Euch kann nicht verziehen werden. Ich finde euch in der Tat nicht würdig genug, um vom Wasser des Lebens zu genießen.« Bei dieser Entscheidung fielen die beiden auf ihre Knie nieder und jammerten laut, ohne das Herz des Zauberers zu erweichen. Dieser dachte einige Augenblicke nach, hielt ihnen nochmals die Sünden ihres vergangenen Lebens vor, soweit sie ihm im Gedächtnis geblieben waren, und sagte alsdann: »Nein, ich versichere euch, eure Vergehen sind zu großartig, als dass sie vergeben werden könnten, und ich werde euch ebenso wenig zu dem Quell des Lebens lassen, als das Wasser, dem Laufe der Natur zuwider, über die Brücke fließen wird. Du«, wandte er sich zum Handschuhmacher, »könntest mit deinem roten, glühenden Gesicht, das du deinem früheren Sündenleben zu danken hast, ohnehin nicht zu der wunderbaren Quelle treten, denn sie würde wahrscheinlich bei dieser heftigen Glut augenblicklich verfliegen.« Nach diesem schrecklichen Bescheid, welcher alle Hoffnungen des unglücklichen Paares vernichtete, fielen die beiden der Länge nach auf den Boden und begannen bitterlich zu weinen. Da sie in diesem Augenblick, um Trost zu suchen, ihre Köpfe gegeneinander wandten, so flossen ihre reichlich strömenden Tränen statt die Wangen herab auf dem gewöhnlichen Wege quer über die Nasen und bildeten von da einen ziemlichen Wasserfall auf die Erde. Als der Zauberer, der eine Weile nachgedacht hatte, diese heftige Reue der beiden gewahrte, wurden die strengen Züge seines Gesichts freundlicher, und man sah deutlich, dass er sich an der Zerknirschung der armen Sünder erfreute. Denn er erhob sich, trat zu ihnen hin und ermunterte sie, mit freundlichen Worten aufzustehen, indem er zu ihnen sprach: »Freut euch, alle Not hat nun ein Ende. Ich sehe, dass ihr euer vergangenes Leben bitter bereut, und deshalb könnt ihr den Quell des Lebens genießen. Umso mehr, da mir der Himmel ein Zeichen gegeben hat und meine Bedingung erfüllt, indem das Wasser eurer Tränen über die Brücke eures Gesichts, die Nase, geflossen ist. Doch eine Schwierigkeit wäre noch zu überwinden, nämlich dein rotes Gesicht, o Handschuhmacher, abzukühlen und zu bleichen. Ich kenne die Flammen, die sich auf demselben abspiegeln, und weiß, dass sie schwerer zu löschen sind als irgendein anderes Feuer, das da brennt im Himmel und auf Erden. Es ist kein Wasser, kein irdisches Eis, dazu kalt genug. Nur ein Versuch wäre noch zu machen. Es ist bekannt, je höhere Berge man besteigt, je strenger wird die Kälte. Und diesem Grundsatz zufolge besteht die Scheibe des Mondes, der dort hinter den Tannen hervorkommt, aus einem so entsetzlich kalten Stoff, dass das Eis der Erde wie siedendes Wasser dagegen ist. Dort also wäre nur der Versuch zu machen, dein brennendes Gesicht abzukühlen. Die beiden hörten diese lange Rede des Zauberers mit großem Wohlgefallen an, trockneten ihre Tränen und würden sich noch mehr gefreut haben, wenn der Abkühlungsprozess mit weniger Schwierigkeiten zu erlangen gewesen wäre. Doch da der Zauberer sich nun einmal ihrer angenommen hatte, so half er den beiden reuigen Sündern auch über diese Klippe hinweg. Er rief das fabelhafte Tier herbei, das an seiner Seite lag, und befahl dem Handschuhmacher, den Rücken desselben zu besteigen. Hierauf sprach er einige sehr verhängnisvolle Zauberworte. Der Greif breitete seine Schwingen aus und flog mit seinem Reiter unglaublich schnell dem Monde zu. Der Schneider hatte seine Hände gefaltet und sah seinem Freunde nach. Jetzt hatte dieser den Mond erreicht und drückte sein Gesicht an die helle, leuchtende Scheibe. Da zischte es gewaltig auf, und dem Schneider fuhr ein Stich durchs Herz, denn es war gerade wie das Zischen eines Bügeleisens, wenn er wohl früher den Versuch gemacht hatte, ein zu arg beschnittenes Stück Tuch etwas in die Länge und Breite zu bügeln. Jetzt rauschte der Greif wieder herab, und der Schneider konnte sein Entzücken nicht mäßigen, als er seinen Freund wohlbehalten und mit ganz gebleichtem Gesicht wieder herunterkommen sah. Sie fielen sich aufs Neue in die Arme, und nachdem sie sich gegenseitig genugsam betrachtet, schickten sie einen dankbaren Blick zum Monde hinauf, dessen kaltes Eis die Flammen von dem Gesichte des Handschuhmachers hinweggenommen. Doch wie ward ihnen, als sie die leuchtende Scheibe betrachteten, die vor wenigen Augenblicken noch so klar und ohne Flecken gewesen war, und als sie sahen, dass sich das glühende Gesicht des Handschuhmachers so darin abgedrückt hatte, dass man deutlich Nase, Augen und Mund erkennen konnte. Der Zauberer ermangelte nicht, ihnen diesen Anblick nochmals als Beispiel aufzustellen, wie fast unvertilgbar das Feuer sei, welches die Sünde in ein Menschengesicht zeichnet. Dann führte er sie in die Höhle, reichte ihnen das Wasser des Lebens und entließ sie mit mancher guten Lehre. Schließlich versicherte mir mein Großvater, als er diese Sage erzählt, dass die Gesellen nie wieder in ihre alten Fehler verfallen wären und dass bis auf den heutigen Tag aus ihren Nachkommen noch all die ehrlichen Schneider und Handschuhmacher herstammten, die kein Tuch in die Hölle fallen ließen, keine zu großen Neujahrsrechnungen machten und die an ihren Handschuhen von gutem Leder die Knöpfe recht fest nähten. Auch führte er mich darauf ins Freie und zeigte mir das Gesicht im Monde, wie es seit jener Begebenheit bis auf den heutigen Tag noch zu sehen ist. Ende von Abschnitt 12.